Pfund. Ja, ungefähr. Für ein einfaches Bett? Ein Doppelbett. Ich hab's auf Abzahlung gekauft. Wahrscheinlich werde ich daran sterben, wie es bezahlt ist. Ist das endlich das richtige Stockwerk? Ja, aber für 500 Pfund müsste es ja Lepra heilen. Mein Rücken reicht mir. Wo müssen wir jetzt lang? Links wohl. Welche Nummer? 42. Dann ist es rechts. Mhm. 39, 40, 41. Das wird da am Ende sein. Ja. Lieber Gott, sehen Sie mal die Tür. Was haben die gemacht? Mit dem Vorschlag haben wir dagegen gehauen? Wahrscheinlich. Oh Gott. Na gut. Ich denke, wir sehen uns mal an, was da los ist. Trampeln wir nicht da drauf? Tu ich ja gar nicht. Dann machen Sie es eben noch mal. Sollen wir dann losgehen schon? Was soll ich sagen? Nein, das sollen Sie nicht. Sagen Sie, ich brauche ihn hier. Im Klo ist nichts, und Chef. Gleich, keine Minute später. Ja, gut. Hauptkommissar Arnesen ist da, Chef. Die Tür ist ein bisschen aus der Balance geraten. Ist das Ihr Werk, Sherry? Ja, tut mir leid, Sir. Hat wohl Probleme gegeben, was? Nein, nicht direkt. Nur das dumme Schwein hat sich umgebracht, bevor wir ihn schnappen konnten. Na schön. Ich denke, wir sehen uns das mal selber an. Wo ist er? Da drüben, zweiter Raum links. Achten Sie bitte auf den Gerümpelhaufen. Gott, ist das ein Dreckstall. Und stinken tut's. Von der Sorte gibt sie mehr als genug. Was ist mit dem Licht los? Schätze, die haben den Strom abgesperrt. Sehen Sie mal die Tasche, Sir, wie es da drin wimmelt. Ach, dass sich die Verwaltung nicht darum kümmert. Die hat genug damit zu tun, die Mieten reinzukriegen. Da ist er. Hat ihn auch keiner angefasst? Nein. Sein Zustand ist also unverändert? Ja. Ein Auge offen? Ja. Hören Sie auf zu drängeln, wenn ich bitten darf. Verzeihung, Chef. Wer ist es? Barry McGinn, kleiner Dealer. Ich bin schon eine ganze Weile hinter ihm her und habe gehofft, ihn mal bei einer größeren Sache zu erwischen. Es muss eine Schlägerei irgendwelcher Art gegeben haben. Aber einseitig, würde ich sagen. Fassen Sie ihn mal an, Mike. Wie bitte? Die Hand. Ich? Ja, Sie. Ich würde es selbst tun, aber ich komme nicht runter mit meinem Rücken. Na, aber ich... Nun machen Sie schon. Ja, er ist... Was ist er? Naja, gar nicht kalt. Das hatte ich mir gedacht. Und Sie haben wirklich niemand weiter erwischt? Nein, müssen ihn gerade verpasst haben. Wir hätten 20 Minuten früher da sein müssen. Na, vielleicht hätten 5 schon gereicht. Schade. Wie es scheint, war keine Waffe im Spiel. Nein. Was ist auf dem Fußboden, Jerry? Heroin. Naja, wir konnten es natürlich noch nicht untersuchen lassen, aber ich wette 10-1, das ist es. Oder Nixon. Wie bitte? Ramsch. Aha. Was machen Sie denn da? Probieren, ob es sauber ist, Chef. Das Beweismaterial, Mann. Tun Sie es wieder hin, wo es war. Verschwinden Sie alle. Los, bewegt euch. Ja, macht, dass ihr rauskommt, ihr Schwachköpfe. Na, irgendeine Idee? Nichts Spezielles. Nur eins ist sicher. Ja? Der Mörder kann kein Dealer oder Fixer gewesen sein. Um nichts in der Welt würde einer von denen das Zeug hier rumliegen lassen. Hm. Ich brauche Ihre Aufzeichnung über ihn, Jerry. Allgemeines und Privates. Sie gehören Ihnen. Sie müssen sich nur raussuchen, was Sie brauchen. Er war mit dem schlimmsten Gesocks zusammen. Wird nicht ganz einfach sein. Ich weiß. Aber was soll's. Martin Lindo? Ja, da bin ich. Bitte? Ich bin Sergeant Mundy. Hier, mein Ausweis. Ah? Wir stellen Nachforschungen an. Darren! Darren, Moment bitte. Darren! Hör's auf, hörst du, und kümmere dich um Jason. Tut mir leid. Ach, schon gut. Sie haben gesagt... Ja, wir stellen Nachforschungen an über den Tod von Barry McGinn. 42 Jahre, Pascal House. Und wir hoffen, dass Sie uns dabei helfen können. Ah ja, ich habe darüber gelesen. Schrecklich, nicht? Wir haben erfahren, dass er ein Freund von Ihnen war. Naja, nicht ganz. Und Sie kannten ihn jedenfalls. Ja, wir haben zusammen gearbeitet. Ja, verstehe. Aber das ist lange her. Wie lange? Oh, ungefähr 4 Jahre. Aber Sie blieben in Verbindung? Ab und zu. Auch vor kurzem? Nein, schon eine ganze Weile nicht. Na, wann das letzte Mal? Oh, weiß nicht. Oh. Vor 9 Monaten, einem Jahr vielleicht. Und das war das letzte Mal? Ja. Irgendeine Ahnung, mit wem er zum Schluss verkehrt hat? Seine Freunde? Nein. Einer bekannt, der sauer auf ihn war? Nein, keine Ahnung. Auch nicht in etwa? Nein, wie gesagt, ich habe ihn ewig nicht gesehen. Gut, schon gut, wir können es doch nicht ändern. Dann brauchen wir also nicht länger nach einer Mordwaffe zu suchen, Sir? Nein. Für diejenigen, die beim ersten Mal nicht dabei waren, zitiere ich aus dem Autopsiebericht des Pathologen. Der Tod trat durch einen Bluterguss im Gehirn ein, der durch einen oder mehrere Schläge auf den Kopf des Opfers verursacht wurde. Schläge, die durch eine menschliche Faust beigebracht worden sein können. Es hat den Anschein, dass keine andere Waffe bei der Auseinandersetzung benutzt worden ist. Okay, okay, wir haben etwas Zeit verloren, aber so ist das nun mal. Und die Kleidung, was ist mit der, Sir? Halten Sie weiter die Augen offen. Wer immer es war, er muss irgendwo Blut an sich gehabt haben. Noch etwas? Es handelt sich definitiv um einen Täter. Ist es so, Sir? Definitiv. Die Gerichtsmedizin hat da keinen Zweifel. Nichts weiter. Okay, machen wir uns an die Arbeit. Ah ja, noch etwas. Der Stoff, der in dem Zimmer des Opfers verstreut wurde, war original. Wert ungefähr 200 Pfund. Das soll nun nicht heißen, dass wir uns um die Fixer nicht mehr zu kümmern brauchen. Sie könnten uns wichtige Hinweise geben. Danke. Das wär's. Das ist für Sie, Sir. Was ist das? Computerausdruck. Danke. Hat mein Sohn angerufen? Nicht, dass ich wüsste. Haben Sie einen Anruf erwartet? Nein, nein. Er ruft nur manchmal am Vormittag an. Also, was sagt Ihr Computer? Wir haben einen Haufen Namen und Fakten eingefüttert, um zu erfahren, ob es Rechtsverletzungen in dem Zusammenhang gibt. Und? Gibt es welche? Keine Ahnung, Sir. Hab noch nicht reingesehen. Welche Namen wurden eingegeben? Alle Mitmieter, die Freunde, von denen wir wissen, seine Abnehmer. Jeder, der mir eingefallen ist. Familie? Die gibt es nicht. Jedenfalls nichts, was man so nennen könnte. Wie meinen Sie das? Beide Elternteile tot, eine Schwester wohnt in Newcastle. Sie hat ihn ungefähr 10 Jahre nicht mehr gesehen. Und eine Schwester in Holloway. Was hat die auf dem Kerbholz? Brandstiftung. Brandstiftung? Als sie dahinter kam, dass ihr Freund mit einer anderen abgehauen ist, steckte sie ihm die Wohnung an. Kennen wir das Bürschchen? Ja, er war in der Wohnung. Entzückend. Und was ist mit dem anderen Mädchen? Die haben wir auch aufgestöbert. Sie lebt in Finsbury Park und ist süchtig. Na, hervorragend. Aha. Noch irgendwas Wichtiges, Sir? Einen Moment. Ja, hier. Selfridge. James oder Jimmy. Hatte mal eine Wohnung unter McGinn. Macht jetzt selbst ein bisschen ein Rauschgift. Lebt in Birmingham. Geben Sie das mal zu den Midlands durch und sehen Sie, was die über ihn wissen. Mach ich. Und hier noch einer, mehr in unserer Nähe, Lindo. Lindo? Ja, ein Martin Lindo, 39, farbig, lebt in einem Wohnblock in Bellem. Ehemaliger Arbeitskollege von McGinn. Lindo, Lindo, kennen wir den nicht? Ja, den kennen wir. Ich war bei ihm vorgestern. Ja, und, haben Sie was erfahren? Leider nein. Hier steht, er habe eine 16-jährige Tochter, die als heroinsüchtig bekannt ist und ihr Hauptlieferant... Dreimal dürfen Sie raten. Barry McGinn. Ja. Sie ist also einer von diesen bekehrten McGinns. Bekehrte? Er war Missionar einer Sekte. Erst hat er die jungen Leute an das Zeug herangeführt. Wahrscheinlich hat er sie ihnen am Anfang umsonst gegeben. Und als er sie dann im Sack hatte, zu wem gingen sie und kauften es? Zum guten alten McGinn. Der es dann zu einem hübschen, hohen Preis an sie verhökerte. Sie sagen es. Und was soll das bringen? Vielleicht nichts, auf Anhieb. Ich vermute aber, dass dieser Lindo mehr weiß, als er ihnen gesagt hat. Kann schon sein, dass er in der Sache McGinn drin hängt. Na eben. Passen Sie auf, Mandy. Bringen Sie die beiden mal her. Ihn und seine Tochter. Schaden kann es nicht. Setzen Sie sich, Mr. Lindo. Kommissar Arneson wird gleich hier sein. Soll ich Ihnen einen Aschenbecher holen? Danke, ich rauche nicht. Das staune ich aber. Ich dachte, Sie wären Raucher. Wissen Sie, wie lange das schon her ist? Na? Mit 32 habe ich aufgehört damit. Oh. Ich muss meinen Sohn abholen. Schon gut. Er ist gerade erst in die Schule gekommen. Kann das niemand anders machen? Nein. Ich dachte, er hat eine große Schwester. Hatte er, aber die ist weggegangen. Und sonst keiner? Na, Darren, aber der kommt nicht vor 3:15 aus der Schule. Drei Kinder, hä? Ja. Ganz schön schwer, die immer im Auge zu behalten, was? Tut mir leid, dass ich Sie aufgehalten habe, Mr. Lindo. Oh, schon in Ordnung. Ich bin Kommissar Arneson und verantwortlich für die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Tod von Barry McGinn. Inspektor Rye hat nach Ihnen gesucht, Sir. Ja? Er musste weg, ist aber bald wieder zurück. Kann ich jetzt gehen? Ich warte noch auf die Antwort aus Birmingham. Gut, danke, Mandy. Ist Ihnen gesagt worden, worum es sich handelt, Mr. Lindo? Nein. Ich weiß nur, dass es irgendwie mit Barry McGinn zu tun hat. Ganz recht. Wir haben die Ermittlungen etwas ausdehnen müssen. Ah, verstehe. Dann brauche ich meinen Anwalt jetzt wohl noch nicht. Nein, jetzt noch nicht, Mr. Lindo. Die Sache ist die, wir versuchen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr über Mr. McGinns Verhältnisse zu erfahren. Verstehe. Und wir dachten uns, ich könnte Ihnen dabei helfen, was? Genau. Zuerst brauchen wir ein paar Angaben von Ihnen. Der vollständige Name, Mr. Lindo? Martin Vincent Lindo. Ihre Anschrift? Seymour House Nummer 14. Das ist Don Bellum. Ja. Und Ihr Alter, Mr. Lindo? 39. Verheiratet oder alleinstehend? Ich bin verheiratet. Kinder? 3. 2 Jungen und ein Mädchen. Also, nach unseren Informationen haben Sie mit Barry McGinn zusammengearbeitet. Das ist richtig. Und wo? Bei Stanfield and Harvey. Und was für eine Arbeit war das? Packer. Das ist so eine Art Großhandel. Und Sie und Mr. McGinn arbeiteten in der gleichen Abteilung? Ja. Wie lange war das? Ungefähr 3,5 Jahre alles zusammen, ja. Da sind Sie doch sicher mal ein Trinken gegangen. Naja, ab und zu haben wir uns schon getroffen. Gut, und dann sind Sie beide arbeitslos geworden. Ja, stimmt. Zur gleichen Zeit? Ja. Wie lange ist das her? 4 Jahre. Ja, ungefähr ein Jahr, nachdem Barbara wegging. Barbara? Meine Frau. Ah, dann sind Sie also geschieden? Nein, getrennt. Wir haben es nicht geschafft, zum Gericht zu gehen. Aber Sie haben die Kinder? Ja. Ein bisschen ungewöhnlich, finden Sie nicht? Mhm. Mussten Sie eigentlich darum kämpfen? Gerichtlich, meine ich. Nein, nein. Sie war ja auf und davon. Was ist mit dem Besuchsanspruch? Sieht sie noch manchmal nach Ihnen? Nein. Überhaupt nicht? Nein, nie. Wie haben Sie das aufgenommen? Die Kinder, meine ich. Ja, Mel hat sich gefreut. Darren auch. Und Jason konnte noch nichts sagen. Er war ja gerade erst 6 Wochen alt. Und Sie? Was ich? Wie sind Sie darüber hinweggekommen? Weiß nicht. Sie müssen doch irgendetwas empfunden haben. Na ja, sicher werde ich das. Ärger waren Sie, ärgerlich. Nein, nein, eigentlich nicht. Ach, ich kann nicht sagen, was ich empfunden habe. Und sie hat Sie verlassen, als Sie arbeitslos wurden? Nein, vorher schon. Ein Jahr vorher. Ein Jahr davor, ja. Da haben Sie noch mit McGinn zusammengearbeitet? Das ist richtig, ja. Kannte er Ihre Frau? Nein. Aber Sie haben sich doch sicher mal gesehen. Nein. Überhaupt nicht? Überhaupt nicht. Was, Sie haben mit ihm gearbeitet und mit ihm getrunken und er war nie in Ihrer Familie? Hm, stimmt. Und er hat sich auch nicht sehen lassen, nachdem Ihre Frau weg war? Barry? Ja. So war er nicht. Ja, wie war er dann? Na, er blieb mehr für sich. Egoistisch also. Würden Sie ihn egoistisch nennen? Hm. Er interessierte sich nur für das, was ihm lag. Also herumstromern, Gaunereien, so etwas? Ach, davon weiß ich nichts. Hat er niemals versucht, Sie in irgendwas reinzuziehen? In was denn? Eine kleine, krumme Sache. Du mit deiner Art und ich mit meinen Verbindungen? Schön absagen könnten wir beide. Meinst du? Na sicher. Nein. Auch nicht, als Sie arbeitslos wurden? Nein. Haben Sie jetzt einen Job? Ich wünschte, es wäre so. Also arbeitslos. Seit Stanfield and Harbor. Ja. Und McGinn, hat der wieder Arbeit gefunden? Nicht, dass ich wüsste. Aber nach Ihrer Entlassung haben Sie sich weiter getroffen? Ja. Regelmäßig? Anfangs. Und dann? Dann immer seltener. Aber Sie haben ihn noch gesehen? Ja, ja, gesehen schon. Was würden Sie sagen, wie eng Sie befreundet waren? Wie eng? Na, ich habe nicht viel aus ihm gemacht. Aber Sie haben die Verbindung aufrechterhalten? Ja. Gut. Wie würden Sie ihn beschreiben? Was war er für ein Mensch? Wie meinen Sie das? Na, gegenüber anderen Leuten kam er gut mit Ihnen aus. Mit anderen Leuten? Ja. Ja, ich würde nicht gerade sagen, dass er ein liebenswürdiger Typ war. Hatte er öfter Streitigkeiten? Das ist schwer zu sagen. Na, was, hatte er welche oder nicht? Ein paar vielleicht. Ein paar würde ich sagen. Mit Ihnen? Nicht direkt. Nicht direkt? Was soll das heißen? Das heißt, nicht direkt, das heißt nein. Mit irgendjemand muss er aber Streit gehabt haben, meinen Sie nicht? Ja, muss er. Aber Sie waren es nicht? Ich? Nein, nein. Wissen Sie... Also könnte nur ein anderer von seinen Freunden ja, es gewesen sein? Ja, könnte schon. Haben Sie mal einen von denen kennengelernt? Nein. Keinen einzigen? Na ja, gelegentlich schon. Und was waren das für welche? Normale Leute. Wie Fixer sahen die wohl nicht aus? Was? Wann sind Sie dahinter gekommen, dass McGinn mit Rauschgift handelte, Mr. Lindo? Ich habe nichts davon gewusst. Raus damit, Lindo. Ich weiß nichts davon. Ich rede über Heroin, das ist es. Ich habe doch keine Ahnung. Das nehme ich Ihnen nicht ab, Mr. Lindo. Wieso? Na, Sie haben doch eben gesagt, dass... Was ich gesagt habe, ist, dass ich nichts davon wusste. Ach, was Sie gesagt haben, ist, dass ein enger Freund von Ihnen... Er war kein enger Freund. Schön, meinetwegen ein Kollege, einer von Ihren Kollegen. Und Sie wussten nicht, dass er mit harten Drogen gehandelt hat? Ich habe nichts davon gewusst. Es ist 4 Jahre her, als Sie arbeitslos wurden, richtig? Ja, stimmt, 4 Jahre. Und jetzt? Und vor 9 Monaten ungefähr haben Sie ihn das letzte Mal gesehen? Ungefähr, ja. Und in den 3 Jahren nach Ihrer Entlassung haben Sie sich regelmäßig getroffen? Nein, nur am Anfang. Danach weniger oft? Ja. Also zum Anfang, wie? Weiß nicht mehr. Jeden Tag? Nein. 3-mal in der Woche? Kann sein. Kann sein, auch öfter? Kann sein. 4-mal in der Woche? Na gut, 4-mal die Woche. Ja, für einen, der sich nichts aus ihm macht, war das ziemlich oft. Sie wissen doch, wie das so geht. Nein, nein. Wie geht denn sowas? Na, der kam rum. Ich denke, er kannte Ihre Familie nicht. Ja, er kam ja mittags. Er kam zur Mittagszeit. Und da war keiner zu Hause? Die Kinder waren zur Schule. Und Jason war noch ein Baby. Den haben wir mitgenommen in die Kneipe. Und danach haben Sie ihn immer seltener gesehen? Ja. Wie selten? Weiß nicht. Na gut, letztes Jahr. Wie oft haben Sie ihn letztes Jahr getroffen? Weiß nicht. Einmal die Woche? Nein. Öfter? Nein, seltener. Na, 6-mal vielleicht, so etwa. Oder auch einmal im Monat? Möglich. Aber Sie sind sich nicht sicher? Nein, ich bin mir nicht sicher. Sehen Sie mal, wir wissen, dass Barry McGinn genau 9 Monate nach seiner Entlassung von Stanfield and Harvard heroinsüchtig geworden ist. Was habe ich damit zu schaffen? Nun, ich will einfach nicht glauben, dass einer, der so oft mit ihm zusammen war, davon nichts gemerkt hat. Aber haben soll. Ich... Aber ich, Sie haben die Veränderung nicht gemerkt. Naja, vielleicht habe ich das. Vielleicht habe ich was gemerkt, aber was soll ich Sie denn... Sie haben es also gemerkt, Mr. Lindo, Sie haben es gemerkt, aber aus irgendeinem Grunde lügen Sie. Warum? Wieso soll ich denn lügen? Weil Sie auch mit Rauschgift handeln. Was? Sie stecken bis zum Hals mit Nein! drin. Lügen Sie nicht, ich lüge doch nicht! Ich dachte, du überlegst es dir. Hängt nicht von mir ab, Barry. Sind eine Menge Kohlen zu machen. Sowas würde ich niemals tun, niemals. 3 Kinder... Haben Sie? Ja. Muss ziemlich hart gewesen sein. Was? Na, Sie durchzubringen, so ganz allein. Ich biete dir einen Ausweg an. Ja, das war schon okay. Wie haben Sie das geschafft? Genauso wie 1000 andere. Und wie geht das? Na... Sozialbeihilfe, Familienunterstützung. Ja, und ein extra Verdiener an der Seite. Also ich kann Ihnen nur sagen, ich habe mit dem McGinn nicht gemeinsame Sache gemacht. Aber Ihren Stoff haben Sie bei ihm gekauft, stimmt's? Was? Ihr Gras, Ihr Kraut, das haben Sie doch von McGinn ich bekommen. Ich brauche diesen Mist nicht. Ach, nun spucken Sie es schon aus, Lindo. Ach ja, ja, natürlich, natürlich. Wie konnte ich das vergessen? Wir Schwarzen hängen ja den ganzen Tag an diesem Marihuana-Zeug. Stimmt doch nicht? Stimmt's oder nicht? Na schön. Sie also nicht? Nein! Na? Jetzt ist es wohl soweit, wo Sie mich an die Wand schmeißen möchten, ne? Und mit dem Gummiknüppel zusammenhauen. Nicht, wenn Sie mich nicht dazu treiben. Ach, ein Polizist mit Humor, hä? Lachen Sie viel zu Hause, Mr. Lindo? Ach, in Benham gibt's nichts zu lachen. Und wie steht's mit der Wahrheit? Sagt man Wilhelm die Wahrheit? Ich habe Ihnen gesagt, was ich weiß. Oder könnte ich die aus Ihnen herausprügeln? Hören Sie, ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß. Ach gut. Nehmen wir mal an, Ich glaube Ihnen und gehe davon aus, Sie hätten nicht mit ihm gemeinsame Sache gemacht. Es interessiert mich nicht, was Sie glauben. Ja, was interessiert Sie dann? Für irgendwas müssen Sie sich doch interessieren. Natürlich tue ich das. Arbeit vielleicht? Interessiert es Sie, wieder Arbeit zu finden? Na, hätte nichts dagegen. Die Kinder? Interessieren Sie die? Natürlich interessieren Sie mich. Sehr? Natürlich sehr. Es tut mir so leid. Das bringen wir wieder in Ordnung, Mel. Ich verspreche es dir. Wie alt sind Sie jetzt? 5, 10 und... 16. Melody ist 16. 16? Ja. Na, dann geht sie noch zur Schule, ja? Gerade beendet. Und arbeitet? Nein, noch nicht. Hat sie eine Vorstellung, was sie werden möchte? Friseuse. Ja. Naja, wenn sie nicht gerade wieder ihre Meinung geändert hat. Ja, wie üblich in dem Alter. Ja. Mal himmelhoch jauchzen, dann zu Tode betrübt. Genau wie mein Sohn. Ah ja? Ja. Und was macht denn der? Im Augenblick nichts, er geht noch zur Schule. So. Will er auch Polizist werden? Ja, ja, das will er. Ah, dann können Sie doch Ihre Beziehungen spielen lassen. Ja, das will ich nicht. Ich weiß, wie es draußen aussieht. Und Ihr jüngster Sohn, das ist Jason. Ja, das ist Jason. Wie alt war er, als Ihre Frau wegging? Ach, 6 Wochen. 6 Wochen. Ganz schön schwierig. Hat sich die Fürsorge eingeschaltet? Nein. Darren und Jason sollten ins Heim. Aber ohne Erfolg, wie ich sie kenne. Ach, mit Erfolg oder Nicht-Erfolg hatte das nichts zu tun, sondern was das Beste war. Für wen? Na, für die Kinder. Und Sie waren der Meinung, es wäre das Beste, wenn Sie bei ihm blieben? Sehen Sie mal, Kommissar... Arneson. Colin Arneson. Ja, ja. Es war 5 Uhr morgens, als Barbara sich entschieden hatte zu gehen. Sie hatte Jason abgefüttert und ihn neben mich ins Bett gelegt. Dann zog sie sich an und ging. Haben Sie nicht versucht, sie aufzuhalten? Warum? Warum hätte ich sie aufhalten sollen? Sie waren nicht glücklich mit mir. Und die Kinder? Na, ja, ja. Jetzt werden Sie sagen, eine Mutter gehört ins Haus. Dasselbe hat man den Negern gesagt, dass sie nach Baumwolle pflücken mussten. Die Sache hat sich eben nicht so entwickelt, wie sie gehofft hatte. Deshalb ist sie also weggegangen? Ja. Und Sie finden das richtig so? Ich hab's verstanden. Ich konnte eben das nicht geben, was sie sich gewünscht hatte. Aber hören Sie mal. Wenn man schwarz ist, kann man eine Menge lernen, Mr. Arneson. Das hat mit richtig und falsch überhaupt nichts zu tun. Es hat nur damit zu tun, dass man im Abseits ist und nicht dazugehört. Aber als sie gegangen war, hatten sie 3 Kinder auf dem Hals. Ja. Sonst gehen immer die Männer aus dem Haus. Warum nicht mal eine Frau? So sehen Sie das, oder? Ja, so sehe ich das. Und die Kinder? Erkennen Sie an, was Sie getan haben? Was ich getan habe? Was habe ich denn getan? Hört sich ja an, als wenn Sie mir was schuldig wären. Stimmt das nicht? Schuldet Ihnen Ihr Sohn was? Das ist was anderes. Wieso? Er muss sich nicht mit solchen Problemen herumschlagen. Ah, Sie meinen, er muss nicht in einem städtischen Slum leben, wo die Kinder anderer Leute rumtoben und krakeln und schnüffeln und jeden anmachen, den sie erwischen können, damit er ihnen Geld dafür gibt. So in etwa. Ich wette, er hat auch seine Probleme. Ja, natürlich. Und ihm und Ihnen erscheinen Sie genauso wichtig wie meine und Melodies. Sie haben also Probleme mit ihr? Ach, kommen Sie, die üblichen. Und die wären? Arbeit, Freunde, was weiß ich. Sonst nichts? Nein, kann ich jetzt gehen? Noch nicht, Mr. Lindo, noch nicht. Ich wüsste nicht, was ich Ihnen noch erzählen soll. Wie würden Sie das Verhältnis zu Ihren Kindern beschreiben? Sind Sie mit ihnen immer gut zurechtgekommen? Ja. Die ganze Zeit? Ja. Die ganze Zeit über? Hören Sie. Melody zum Beispiel. Hatten Sie nie Schwierigkeiten mit ihr? Ich gehe jetzt los. Das wirst du nicht tun. Ich gehe. Du wirst hier bleiben und reden. Das werde ich nicht. Spiel nicht verrückt. Ich möchte aber gehen. Ich will dir doch nur helfen, Mel. Bitte, Daddy. Ich möchte jetzt. Melody. Gehen. Melody. Schwierigkeiten? Na ja, sie ist ein Teenager. Da gibt's doch Auseinandersetzungen. Sie ist 16. Und? Das sagt doch alles. Na eben. Da soll es keine Meinungsverschiedenheiten geben? Natürlich gibt's sie, aber... Aber was? Aber am Ende ist immer alles okay. Sie wissen doch, wie das so ist. Ja, ich weiß, wie das ist. Sie kommen also alle gut miteinander aus? Oh, ich denke schon, ja. Und Melody hat die Mutterrolle übernommen, ja? Nicht so ganz. Weshalb nicht? Ich wollte, dass sie ihr eigenes Leben lebt. Ja, das hat ja wohl auch geklappt, nee. Na, ich denke schon. Wo ist sie heute? Unterwegs, weiß nicht. Irgendeine Idee, wo? Ich muss jetzt los, unbedingt. Heute Abend nicht mehr. Ich muss aber... Ich gehe für dich. Nein, Daddy, ich mach das selber. Nein. Ja, schwieriges Alter. Ja, für jeden. Für Melody, aber für ihren Jungen genauso. Ja, ja. Oder ist es etwa einfach, Sohn von einem Polizisten zu sein? Nicht immer, denn manchmal sind wir auch im Abseits. Ja, sehen Sie, wir haben eben alle unsere Probleme. Ja, Polizist sein ist nicht mehr so wie früher. Sie meinen nicht mehr so sauber? Ja, vielleicht. Manchmal hat man das Gefühl... in der Öffentlichkeit nicht mehr so gern gesehen zu sein. Mr. Arneson, Sie verschwenden eine Menge Zeit, um den Mörder eines Burschen zu finden, der Barry McGinn hieß und selber ein Mörder war. Ein bisschen verdreht, nicht? Sie wissen, was mit Ihrer Tochter los ist? Was denn? Sie wissen genau, dass sie ihn kannte. Geht's dir nicht gut, Martin? Mir schon, Barry, mir schon. Aha. Aber Melody... Melody? Wen? Diesen McGinn. Nein. Ja, sie ist mehrmals in seiner Begleitung gesehen worden. Nein, das kann nicht sein. Aber was soll es sie mit ihm zu tun gehabt haben? Was wohl, was meinen Sie? Nein, das ist unmöglich. Um von ihm Heroin zu kaufen? Nein, das... Wir wissen, dass es schon ein paar Monate so geht. Aber warum? Warum? Was? Warum habt ihr nichts unternommen, wenn ihr es gewusst habt? Warum habt ihr nicht irgendwas getan? Warum habt ihr es denn nicht verhindert? Keine Ahnung. Verzeihung, Sir. Ja, Mandy. Hat Birmingham geantwortet? Nein, Sir. Sie haben nur aufgenommen, was wir durchgegeben haben. Und? Bisher keine Hinweise. Danke, Mike. Dann müssen wir uns an Sie halten, Mr. Lindo. Das Einzige, was wir haben, sind Sie. Bist du okay? Ja. Hör mal her. Warum? Mel? Wie lange geht das jetzt? Was? Du weißt was. Wieder mal ein Gespräch fällig, ja? Ja, so ist es. Und worüber? Was dir passiert ist. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Worauf ich hinaus will? Auf Heroin? Ich geh jetzt los. Das wirst du nicht tun. Ich gehe. Du wirst hier bleiben und reden. Das werde ich nicht. Spiel nicht verrückt. Ich möchte aber gehen. Ich will dir doch nur helfen, Mel. Bitte, Daddy. Melody. Halt mich fest, Daddy. Ist schon gut. Halt mich. Ist ja gut. Es tut mir so leid. Mach dir keine Sorgen. Ich konnte nichts dafür. Ich weiß, Mel, ich weiß. Es tut mir so leid. Das bringen wir wieder in Ordnung, Mel. Ich verspreche es dir. Daddy. Dad, ich habe Angst. Wir werden es schon schaffen, Mel. Richtige Angst. Ich weiß. Ich wollte nicht, dass das passiert. Ich weiß. Wie bist du dahinter gekommen? Ich habe nur geraten. Ich habe versucht. Ich wollte Schluss machen damit. Ja, ich weiß. Aber es ist so schwer. Ja. Wie lange geht das schon? Das weiß ich nicht. Ja, ungefähr. Noch nicht lange. So etwa. Ein paar Monate, mehr nicht. Ein paar Monate erst. Mhm. Morgen früh gehen wir zum Arzt. Hm? Bitte. Dad. Ja? Ich muss jetzt los, unbedingt. Heute Abend nicht mehr. Ich muss aber... Ich gehe für dich. Nein, Daddy, ich mach das selber. Es tut mir leid, ja, Dad. Ja, schon okay. Hier. Nimm das. Nein. Es sind nur 3 Pfund, das ist alles, was ich habe. Nimm's. Nein. Nimm schon. Aber du musst mir versprechen, dass wir was dagegen tun, hä? Ich verspreche es. Und wirst du es auch versuchen? Ich verspreche es. Okay. Mach dir keine Sorgen, Mel. Wir schaffen es. Hein? Zusammen schaffen wir es. Ziemlicher Schock. Was? Dass Ihnen Ihre Frau weggelaufen ist. Dass Sie die Kinder allein durchbringen mussten, dass Sie arbeitslos wurden. Damit sind Sie fertig geworden. Aber mit der Erziehung Ihrer Tochter... Damit werden Sie nicht fertig. Ach, von dem Platz, wo Sie sitzen, sieht das alles ganz einfach aus. Oh nein. Das glaube ich nicht. Ich weiß nicht, was ich noch hätte tun können. Wir haben eine Fahndung nach ihr rausgegeben. Weshalb? Weil wir mit ihr reden wollen. Über McGinn? Ja. Sie glauben doch wohl nicht, dass sie irgendwas damit zu tun hat? Das nicht, aber es muss sein. Barry McGinn wurde von einem Mann umgebracht. Woher wollen Sie das wissen? Weil es einen harten Kampf gegeben hat. Ziemlich brutal, also, hä? Das kann man wohl sagen. Er begann da, wo McGinn eine Art Wohnzimmer hatte. Sie wissen schon, am Ende des Korridors. Ja, ich weiß. Und es sieht so aus, als ob McGinn versucht hätte, da herauszukommen, weil wir an den Korridorwänden Blutspritzer gefunden haben. An den Korridorwänden? Ja. Und sein Angreifer war kräftig genug, um McGinn in das Wohnzimmer zurückzuschleifen, wo er nochmal auf ihn einschlug. Mit dem Ergebnis, dass einer seiner Schläge ihn umbrachte. Wir glauben aber nicht, dass wer immer diese Person war, es ein Rauschgiftsüchtiger gewesen sein soll. Nein? Nein. Denn nachdem er McGinn getötet hatte, griff sich der Angreifer einen kleinen Plastikbeutel mit Heroin. 250 Mäuse. 250 im Straßenhandel für das Bettchen hier. Und verstreute das Zeug im Zimmer. Aha. Verstehe, ja. Ja, damit wird der Kreis der Verdächtigen schon etwas kleiner. Setzt man nun das Puzzle zusammen, deutet alles auf einen Mord, ausgeführt von jemand, der einen mächtigen Zorn auf den Rauschgifthandel gehabt haben muss. Ja, ja. Andererseits nehmen wir an, dass der Mörder ein Freund gewesen sein muss. Oder zumindest einer, der McGinn gut kannte, weil er ihn ja bereitwillig in seine Wohnung ließ. Sieh mal an, wer da ist. Hallo, Barry. Du. Du. Was ist? Hast du dir's noch mal überlegt? Nein. So suchen wir nach einem Mann, auf den das alles zutrifft. Und den sehen Sie nun in mir, hä? Wenn wir beweisen könnten, dass Sie von der Rauschgiftsucht Ihrer Tochter gewusst haben, dann... Ja, dann wäre ich der große Unbekannte. So ist es. Aber ich kann Ihnen nur sagen, ich wusste es nicht. Mr. Lindos Tochter ist gefunden worden, Sir. Und wo? Sie ist nach Hause gekommen. In Ordnung. Warten Sie, Mike. Mr. Lindo, ich muss Sie jetzt fragen, wo Sie in der Nacht zum 16. Juli zwischen 22.30 Uhr und 1 Uhr morgens waren. Ich bin in die Kneipe gegangen, so gegen 9:30 Uhr, und bin dann wieder weg, kurz vor Schluss. Welche Kneipe? In der High Street, das Schloss. Haben Sie da mit irgendjemand gesprochen? Natürlich, mit einer Menge Leute. Irgendeiner erinnert sich bestimmt an mich. Und kurz vor der Schließzeit sind Sie gegangen? Ja. Genau, 22:45 oder was? Ja, so ungefähr. Und wo gingen Sie dann hin? Nach Hause. Haben Sie unterwegs jemand getroffen? Nicht, dass ich wüsste. Als Sie nach Hause gekommen sind, haben Sie da jemand gesehen? Nein. Melody hatte sich um die Jungs gekümmert und alle drei schliefen in ihren Betten. Könnten Sie mitbekommen haben, als Sie die Wohnung betraten? Möglich, aber ich weiß es nicht. Gibt es sonst noch was, was Sie uns über diese Nacht sagen können? Nein. Ich habe noch einen Spätfilm gesehen und dann bin ich schlafen gegangen. Wie hieß der Film? Der Film? Der war schon älter, das... Ja, hier, Straße ohne Namen. Okay, Mike, Sie besorgen einen Wagen. Sir? Wir werden Mr. Lindos Angaben überprüfen. Ja, Sir. So, weiter. Womit? Mit der Wahrheit. Ich sage Ihnen die Wahrheit. Worüber haben Sie sich mit ihm gestritten? Über nichts. Über den Stoff, stimmt's, das war's doch, nein. Oder? Nein! Er hat Ihnen nicht den richtigen gegeben. Nein! Wollen. Hat Sie bescheißen wollen. Ich rühre das Zeug nicht an, das habe ich hier schon ein paar Mal gesagt. Nein, nein, aber Sie dealen, oder etwa nicht? Nun packen Sie sich schon aus, Lindo. Ihr miesen Typ mir, selbst nicht süchtig. Nein, nein, aber das Zeug verhökern, das sieht euch ähnlich. So ist es doch, oder? Nein! Nein, oh, ich hasse das Zeug. Ich hasse es und wie ich es hasse und wie ich ihn hasse, dieses Schwein. Er hat meine Tochter scharf gemacht. Gibt es noch etwas, was Sie mir sagen wollen? Nein, nichts. Denken Sie nach. Ich lasse Sie jetzt allein. Sieh mal an, wer da ist. Hallo, Barry. Du. Du. Was ist? Hast du dir das nochmal überlegt? Nein. Nein? Nein. Na gut. Komm rein. Komm rein. Solltest ein bisschen vorsichtiger sein. Wieso? Na, wem du die Tür aufmachst. Ach, der große Unbekannte, meinst du? Der klopft nicht an. Hey, hey, was zum... Pass ein bisschen auf, wo du hintrittst. Die haben den Strom abgedreht. Ah. Läuft nicht besonders, was, Barry? Ich? Ach. Ach, du weißt doch, wie das so geht. Ich musste mich ein bisschen einschränken. Ich dachte, du hättest alles im Sack. Hab ich auch. Das habe ich schon, Martin. Hast einen Partner gefunden? Nein, nein, bis jetzt noch nicht. Bin immer noch für mich. Ich dachte, du überlegst es dir. Hängt nicht von mir ab, Barry. Sind eine Menge Kohlen zu machen. Ich weiß. Wir beide wären unschlagbar. Meinst du? Na klar. Du mit deiner Art und ich mit meinen Verbindungen. Schön absagen könnten wir beide. Meinst du, hä? Na sicher. Du setz dich doch endlich. Lass mal. Ich stehe lieber. Weißt du, was das hier wert ist? Ne? Nein. 250 Mäuse. 250 im Straßenhandel. Für das Päckchen hier. Was du nicht sagst. Ich kenne dich. Ich weiß, was du jetzt denkst. Drei Kinder und so weiter. Was ist mit denen? Ich biete dir einen Ausweg an. Einen Ausweg? Weißt du, wo ich heute Morgen war, Barry? Heute Morgen? Ja. Nee, erzähl mal. Beim Arzt. Aha, beim Arzt. Und? In den letzten Wochen war ich bei einer Menge Ärzten, Barry. Geht's dir nicht gut, Martin? Mir schon, Barry, mir schon. Aha. Aber Melody. Melody? So ist es. Und weißt du noch was, Barry? Ich finde keinen, der sie behandelt. Ohne Geld finde ich keinen, der sie sich auch nur anguckt. Der Zug ist nämlich raus, Barry. Über Fürsorge läuft da nichts was, mehr. Was hat sie denn? Du müsstest das wissen, Barry. Ich? Ja, du. Ich weiß nicht, was... Die Krankheit hat sie von dir, Barry. Ich verstehe nicht. Du belieferst sie. Deine Tochter, die beliefert ich nicht. Spiel ich den Blöden. Ich... Den Stoff hat sie von dir, Barry. Ich bin hinter ihr hergegangen. Also hör auf mit diesen verdammten Lügen. Ich weiß es. Ich wusste nicht, bei dieser Masse von Leuten, ich wusste doch nicht, dass es deine Jetzt Tochter... Jetzt hör mir mal zu, Barry. Wer hier alles kommt... Hör mir zu, die ja? Die schicken ihre Kumpel, du weißt du, man kann... Barry, hör mir zu, sag ich. Ich hör ja. Sie kommt nicht mehr, Barry. Was? Sie wird sich nichts mehr von dir holen. Aus! Nicht mehr? Wenn die nichts dagegen tun, dann mache ich das. Gut. Hast du das kapiert? Dann hast du das kapiert? Ja, hab ich. Sehr gut, sehr gut. Und ich mein's auch so, wie ich's gesagt habe. Ja, das weiß ich. Und wenn ich dahinter komme, dass du es ja selbst gegeben hast, ich verspreche dir, ich schwöre dir, es wird dir leid tun. Okay, ich hab ja verstanden. Sehr gut, Barry. Bleib sitzen, ich finde alleine hier raus. Du bist ein prima Kerl. Melody, ja, Melody, doch, ich kenn sie. Hey, Martin, warte einen Moment, warte doch mal. Ich möchte dir einen Gefallen tun, weil du es bist. Das Päckchen hier, ich lasse es dir billiger ab. 200. Wie findest du das? 200. Mach dir ein bisschen Bargeld und zieh deinen Sohn mit ran. Sie können gehen. Was? Hauen Sie ab. Nun gehen Sie schon. Hauen Sie ab, Mann! Hat tatsächlich funktioniert. Ja? Ihr Gedächtnis. Was ist damit? Nach dem, was Ihr Sohn und Ihre Tochter aussagten, haben Sie den Spätfilm gesehen. Aber alle zusammen. Komisch, dass Sie ausgerechnet das vergessen hatten. Viel Glück, Lindo. Die Polizei war hier, Daddy. Ich weiß. Ich wusste nicht, dass du dort warst. Es war nichts weiter. Ich musste ein paar Fragen beantworten. Über Barry McGinn? Ja. Du hast von ihm gewusst? Ja, ich wusste es. Warum hast du mir nichts davon erzählt? Keine Ahnung. Ich hatte Angst, du könntest verrückt spielen. Ich? Wieso denn? Dass du zu ihm rumgehst und mit ihm redest. Das hast du doch nicht gemacht, nicht? Du warst nicht bei ihm. Mel, ich... Ted? Nein, ich hab's nicht gemacht. Soll ich dir Tee holen? Oder was zu essen? Mel? Ja? Warum hast du gelogen? Wann denn? Als die Polizei da war. Warum hast du ihnen nicht die Wahrheit gesagt? Das habe ich ja. Was? Ich habe ihnen die Wahrheit gesagt. Was haben sie dich gefragt? Es war nur einer, ein Kommissar oder so. Arnesen? Ja, er hat mich gefragt, wo ich war in der Nacht, als McGinn umgebracht wurde. Und? Ich habe es ihm gesagt. Na gut, aber was? Was hast du ihm gesagt? Ja, dass ich hier war, auf die Kinder aufpassen und du warst in der Kneipe. Und das war alles? Ja. Und er hat nicht gefragt, wann ich nach Hause gekommen bin? Ach doch, das hat er. Ja, und was hast du gesagt? Ja, so um eins rum. Um eins? Ja, es war ziemlich spät in der Nacht, erinnerst du dich nicht? Ja. Ja, ich erinnere mich. Ich hab doch nichts Falsches gesagt, oder, Daddy? Nein, das war schon in Ordnung, Mel. Dann ist ja gut. Na? Wie fühlst du dich, Mel? Wieso denn? Bist du okay? Wie meinst du das? Wo du warst heute, meine ich. Ja, weg. Und wo? Ich... Los jetzt, du hast es versprochen, Mel. Bin nicht angekommen, Dad. Dagegen, es tut mir leid. Na gut. versucht, ehrlich. Ich hab's versucht. Ja, ist schon gut, Mel, ist ja gut. Er ist jetzt tot, dieser Megan. Und dann wird's auch für dich leichter, Dad, davon loszukommen mit dem Aufhören. Ich verspreche dir, Mel. Ich kann es nicht, verstehst du? Ich kann nicht, es geht nicht, ich schaff's nicht. Auch wenn er jetzt tot ist, da ändert sich nichts. Ich bin süchtig, verstehst du das nicht? Es gibt keinen Ausweg. Aussteigen ist nicht. Kriminalhörspiel von Tony McHale. Mit Arno Wischniewski, Hans-Jürgen Hörig, Thomas Wolf, Wolfgang Dehler, Horst Lebinski, Daniela Hoffmann und anderen. Regie Rainer Schwarz. Produktion Rundfunk der DDR 1986. Die Alzheimer Gang ist der Titel der Kriminalkomödie von Michael Koser, die Sie am nächsten Montag im Wortspiel hören können. Jürgen Waldhorn, Sozialdezernent von Wilsum, will bei der nächsten Bürgermeisterwahl als Kandidat antreten. Im Wilsumer Courier veröffentlicht er sein zukünftiges Programm. Rentner sollen sich in Bescheidenheit üben und öffentliche Kassen nicht übermäßig strapazieren. Drei Senioren und ein Zivi aus dem örtlichen Altersheim lesen den Abdruck im Lokalblatt. Sie sind sich einig, der Mann muss weg. Also planen sie seine Entführung. Doch Waldhorn hat ein schwaches Herz und die Gang schon bald ein großes Problem. Hier ein Ausschnitt. Wo bin ich? Was ist los? Du bist im Pflegeheim, Opa. Unsinn, ich bin nicht alt, krank auch nicht. Total weggetreten, der Opa. 80 ist er. Alzheimer hat er. Alzheimer? Ich kann mich nicht rühren. Natürlich nicht. Du bist festgeschnallt. Festgeschnallt? Ja. Wozu festgeschnallt? Damit du keinen Quatsch machst, Opa. Zum Beispiel weglaufen oder dich aufhängen. Hm? Guckt mal, der Fleck. Oh. Oh. Wir hätten ihn windeln sollen. Wozu der Umstand? Opa kriegt einen Katheter rein und fertig. Nein. Los machen. Machen Sie mich sofort los. Mach nicht so einen Wind, Opa. Ach, vielleicht hat er Hunger. Hier, Opa. Hau rein. Was ist denn das? Gutes Schappi, Opa. Hundefutter, Fritabel. Kaviar möchte er. Austern. Filet mignon. Pfirsich Melba. Typisch Senior. Unverschämt und verfressen. Ja. Hör mal zu, Opa. Hier wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Saus und Braus kannst du dir aus dem Kopf schlagen. Grundversorgung. Was anderes gibt's nicht. Und wenn dir das nicht passt, Opa, dann kriegst du gar nichts. Hast du das verstanden? Ja? Also jetzt mal Schluss mit lustig, meine Herrschaften. Lassen mich auf der Stelle frei. Was Sie hier aufziehen, das wird Sie teuer zu stehen kommen. Na. Entführung. Körperverletzung. Nötigung. Sie wandern alle in den Knast. Ja. Nein. Auf Jahre. Dieser Opa reißt immer noch das Maul auf. Ich fürchte, da müssen wir andere Maßnahmen ergreifen. Brechen wir ihm ein Bein? Damit er merkt, wie es ist, behindert zu sein. Nein. Beide Beine. Na, bitte nicht. Nein. Am besten, wir bringen ihn gleich ganz um. Oh nein, nicht übertreiben, Harald. Plötzlich fängt er an zu zucken, der Waldhorn. Er gurgelt, verdreht die Augen, läuft blau an. Sein Unterkiefer fällt runter, dann ist er still. Ganz still. Der markiert doch, oder? Nein. Er ist uns abgekratzt. Ja. Herzanfall. Ja. Naja, so fett wie der Typ war. Menschenverachtend. Abgekratzt. Das ist menschenverachtend. Quatsch. Menschenverachtend. Ist egal. Abgekratzt, krepiert. Entschlafen. Er ist entschlafen. Hat den Löffel abgegeben. Wie auch immer. Waldhorn ist tot. Ja, und wir haben ihn auf dem Gewissen. Blödsinn. Auf dem Hals haben wir ihn. Das heißt, seine Leiche. Und die müssen wir entsorgen. Ja. Die Alzheimer Gang. Krimi von Michael Koser. Am nächsten Montag, also am 17.06. um 19.05 Uhr im Wortspiel. Und falls Sie an weiteren Hörspielinformationen für den Monat Juni interessiert sein sollten, beachten Sie bitte auch unsere Hinweise und Tipps im Internet unter www.deradio.de. Und nun, bis zum Beginn unserer nächsten Sendung, das Geräusch des Monats Juni. Unter Tage gehen nennt Hanna Hartmann ihre Aufnahme.